Zwei weitere Stunden Radio Marabu, Europe's Alternative Music. Ein toller Gast am Telefon, Johnny Logan. Dreimal gewann er den Grand Prix. 30 Minuten nonstop Marabu. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Auf Radio Marabu. Just a silly phase I'm going through. And just because I call you up, don't get me wrong, don't think you got it made. I'm not in love, no, no. Ooh, you an Lotte Love. Diese Ballade lief nicht ohne Grund am Anfang der Johnny Logan-Sendung. Er hat nämlich diesen Titel gecovert. Und das Ganze in den 80er Jahren in der Produktion von Paul Hardcastle. Darüber sprechen wir. Johnny Logan, 2 Stunden mit ihm im Interview. In einer halben Stunde geht's los, 30 Minuten nonstop. Godly and Cream war ja so ein bisschen der Nachfolger von Tennessee. Wir hören Cry. Tolles Video auch, googelt mal, wenn ihr es nicht kennt. Göttler in Cream, Cry, 30 Minuten Nonstop, Europe's Alternative Music Radio Marabu. Johnny Logan, Telefongast in diesen 2 Stunden. Jetzt geht's weiter mit Blancmange, sind wir da, Mindset. Der Herr am Rechner und Schnitt. Und Schnitt. Und Schnitt. Nein, das war es nicht. Oh shit. Die erste Strophe weg, die zweite gab es nie. Also was denn nun? Was denn nun tun? Okay. Von vorne mit Copy und Paste, na das hört man doch, what a waste. Und bis tief in die Nacht schnitt der Herr, doch es war nie vollbracht. Und schnitt, und schnitt, und schnitt. Nächsten Morgen, frisch und froh, kommend vom Klo, ein wenig Hörhilfe dann zum Gelingen, der Herr beginnt von vorn mit guten Dingen. Ach, wär er doch schon am Ende des Wegs, die Gitarre nach links, den Bass nach rechts, nein, das war falsch. Frequenz rauf, Frequenz runter, noch ist der Herr ganz munter. Schon bald entsteht ein Stück ganz neu, nie gespielt meiner Treu. Es klingt und es hat Schmiss, wird man es hören? Der Herr hat Schiss. Und Schnitt. Und Schnitt. Und Schnitt. Schon bald entsteht ein Stück ganz neu, nie gespielt meiner Treu. Es klingt und es hat Schmiss. Wird man das hören? Schnitt. Schnitt. Schnitt. Noch ein wenig mit dem Roboter drüber und der Algorithmus, der immer mit muss. Na, nun klingt's ja fast gewollt. Es ist aber prozentig getrollt. ist Fake News. Ja, ja, das ist der neue Blues. Drum glaub nie, was du gehört. Es war der Herr am Rechner. Das sei geschwört. My fault, and in a way I guess it was. I'm just now finding out what it was all about. We moved to the West Coast, away from everyone. She never told me that you called. Back when I was still still in love, till I opened my eyes and walked out the door, and the clouds came tumbling down, and it's bye-bye, goodbye, I tried, and I twisted it wrong just to make it right, had to leave myself behind, and I've been flying high all night. Landed merry music man. Ballerina, you must have seen her dancing in the sand. Now she's in me, always with me, tiny dancer in my hand. Tickets I've forgotten. Bonnie Bentley with the Bonnie Bentley Project, and you're listening to Radio Marabou. Bentley ist zurück, davor unsere Oldies Elton John und Ben Folds. Neue Musik vom Freien Orchester aus Berlin. Da ist Lord Litter, unser Kollege, selbst mit dabei. Wir hatten Blancmange, die Band aus den 80er Jahren, ist zurück mit Mindset und Godley and Cream und Tennessee. Und gleich im Interview der dreifache Grand Prix-Sieger auf Radio Marabou, ein Weltstar, Johnny Logan. Bitte haben Sie noch etwas Geduld. Wir melden uns in Kürze. Radio Marabou. Wir laufen zu auf den März 2021. Erstmals jährt sich das Corona-Zeitalter. Vor einem Jahr veranstalteten wir Corona-Sonntage. Diese sind mittlerweile komplett auf unserer archive.org-Seite nachhörbar. Auch Marabou-Kollegen, zum Beispiel unsere Altschauspieler Hans-Peter Körner und Gunther Tellwig. Ich meine, Langeweile habe ich keine. Wer jetzt zu dieser Zeit schimpft, dass er nicht weiß, was er machen soll, der ist selber schuld. Ja, das war mal richtig wieder ein genussvoller Moment, ein Bier schön gekühlt vom Fass genießen zu dürfen. Soweit raus traut sich Blixer Bargeld von den einstürzenden Neubauten nicht. Er ist seit Monaten in Quarantäne. Ja, es verändert sich alles mögliche. Es ist ja schon allein der Effekt, wenn man irgendein Film eine Fernsehserie sieht, man sieht, wie Menschen nebeneinander stehen und beieinander sind oder sich vielleicht sogar anfassen. In der Öffentlichkeit kriegt man jetzt ja schon mulmige Gefühle. Naja, ich bin ja verschrien als Pessimist und im Moment sind die Pessimisten Realisten. Hey, Lord Litter's Magic Music Box. Produziert für Radio Marabu. Auch im Jahre 2021. Musik abseits von allem. Total unbekannte Namen. Zum Beispiel. Deep Imagination. Deep Imagination. Lord Litter's Magic Music Box, produziert für Radio Marabu, auch über ihren Smart Speaker. 1984 wurde dieser Sender gegründet, Radio Marabu. Am Telefon begrüße ich Johnny Logan, guten Morgen. Guten Morgen, Morgen Marcel, schönen Tag. Ja, hier auch. We Are Invincible ist eine aktuelle Single von dir, eine rockige Single, die hast du selbst geschrieben. Was kannst du erzählen über diese Single? If I understand properly, We Are Invincible is eine Lieder ich schreiben für eine Stiftung für Lichtblick ist und für mich das ist nicht eine Rock Song, das ist eine Ballad mit einer Rock Edge, you know. Ja, okay. Edge. Für mich it's for the to bring attention to the problems that the elderly have at the moment, for the elder Leute in Deutschland in this time, in dieser Zeit for the mit coronavirus and also the people when they're growing older, they need help. Ja, das ist auf jeden Fall richtig. Es ist eine Charity-Single, ich übersetze ein bisschen, für den Verein Lichtblick e.V. Wie wichtig sind dir ältere Menschen? Ja, ja, absolut. Absolut. Und für mich das ist sehr important, because ich hatte gut Glück mit meinen Eltern. Herbst, die Autumn? Ja. Yeah. Herbst, die Herbst auf dem Leben, denn ich könnte Hilfe, I could help. Yes. For a lot of people, for viele Leute, für viele Eltern, it's a very difficult, schwierig, this Zeit is sehr schwierig und I think we should be aware of this. Ich finde persönlich, wir können viel von alten Menschen lernen. We must learn from elderly people. Viele von ihnen haben den Krieg noch erlebt. She lives in the war and after the war. And ich finde, wir brauchen mehr Frieden auf der Welt. We need more peace of the world. Yes, absolutely. But we need also to remember that we must remember, I say this in English, so I say it correctly. Excuse me, I'm learning German. Ich lerne Deutsch. But, ja, wir haben uns gut verstanden. Wir wollen jetzt erstmal den Titel spielen. Ich muss sprechen besser. For me, it's really important for us to remember that the older people weren't always old. They were young. They were somebody else's children. Yeah. They were, you know, and we one day will be old. And it's very, very important. It's part of our society. It should be part very important to us as people, as human beings, that we give dignity to the people as they grow older in their life. That we don't just ignore them just because they're old. Wir wollen es jetzt spielen. Johnny Logan ist ein sehr wichtiger Song, wie ich finde. We Are Invincible. Shine a light into the dark. something wonderful the world can clearly see. Let this song into your heart. There's a voice beneath the silence. I cry for help to understand. It's reaching out to every woman and every man. It's time to lend a helping hand. We are beautiful and we are proud. We have the courage to shout. Stars up in the heavens, shining brightly in the sky. And there are angels who remind us every day. They share that love with you and I. We are beautiful and we the courage to shout. We are Invincible, der neue Song von Johnny Logan. Johnny, ich möchte mit dir über verschiedene Länder sprechen. I will speak about countries with you. And the first is Australia. You were born in Australia. Du bist geboren in Australien. Mein Vater war ein Künstler. Mein Vater war ein Opernsänger. Ein Tenor. Ich war geboren on tour. Ich war geboren on tour. Mein zweiter Bruder war geboren in London. Und meine Schwester war geboren in Schottland, in Glasgow. Oh, crazy. The family is all where we are Irish, but we were born in different countries. The second country. Anderen Land. The second country I want to speak with you is Denmark. You are now in Denmark, and this land and Scandinavia is very important for you. We in Germany, we know your Grand Prix success. We speak later about that. But in Denmark and in Scandinavia, you had a huge comeback a few years ago. Yeah, about 15 years ago, I just I recorded a CD, an Irish CD called The Irish Connection, maybe more than 15 years ago, and it went to number one in Norway for 6 weeks, six Wochen, that's number eins, and zweimal Platinum, and then it was zweimal Platinum in Denmark, and number eins in Sweden. Ich hatte gut Glück. Absolut großartig. Du bist auch jetzt in Dänemark und du nimmst dort auf, im Studio, nicht wahr? Ja, ich bin hier in der Mill Factory mit meinem Producer Bo Larsson und ich rekorde, ich probe eine Online-Konzert. It'll be live on December 17th. And I will be singing live from the studio and then afterwards talking to the audience live online. I hope this is what they're organizing, that I can, it's the only way that I can actually sort of speak with the audience because of this pandemic we're in at the moment. But I'm also, while I'm here, I'm recording a duet with an artist in Finland, and I'm doing two or three other things for companies in Holland and in Ireland and in different places in Europe, recordings for them that they want for Christmas parties. Wir sprechen nachher noch über Weihnachten. Du bist auf jeden Fall in Dänemark zurzeit und arbeitest. Deutschland, Germany, du wohnst in Deutschland zum Teil. Ja, bis morgen, ich will be on the Florian Silbereisen Christmas special. I'm singing a Christmas song that I did, and Weihnachten, Merry Christmas to the world. Und ich habe recorded this letzte Woche. Und ich also, so I should say, I'm also doing concerts here. They're very strange because people are not allowed to sing along, and they're not allowed to stand up. And instead of doing a 2-hour concert, we have to do one concert for half the audience for 1.5 hours, and then another concert later, a couple of hours later, for 1.5 hours for the second part of the audience. So it's socially distanced. Ja, das kenne ich. Das habe ich von vielen Künstlern gehört. I hear it a lot from a lot of artists. It's not good for the voice. Ne? It's really hard for the voice, but it's also, if this is what I have to do, then this is what I have to do. Yeah. The reality of it is that I want to sing. This is my living. It's something I love doing, and I have to. I think it's more important at the moment that people get entertained, that music is part of their life because of everything else that's around that is depressing. Music is one of the things that can actually lift people's spirits and make them a little bit better, make this time a little bit better, so it's really important. Ja, das finde ich auch. I think it is very hard on the voice, though. Yeah. Irland, deine Heimat, your hometown, you are Irishman. Oh, absolutely, yep. Ich bin ein irischer Mann. Du hast in Irland 4-mal beim Grand Prix teilgenommen. Das ist eine unglaubliche Erfolgsgeschichte. Du hast 2-mal gewonnen mit 2 Songs, aber auch für Linda Martin weitere Songs geschrieben. Eine Erinnerung an den Grand Prix. Sorry, could you just explain the last part? Remembering for the Grand Prix? My memories of the Eurovision, okay. I'll have to take some German lessons from you, Marcel. This was such huge moments, big moments in my life. The first, the erstmal, this year, 2020, it was 40th anniversary. Ja, 40 Jahre. My first Eurovision win, 1980. And, sometimes it seems like just yesterday. You know, every time when I watch Eurovision, I kind of think I'm fine to watch the song contests, but I think after the win in 80, 87 and again in 92, whenever I watch the voting, I get panic attacks. It's they were such huge moments in my life. I relive them. It's very difficult to explain. Most people can tell you what it's like to win one Eurovision. There's nobody else except me can tell you what it's like to win 3. And you carry those memories with you. And all the TV shows and all the great things that have happened in my life over the years, all the great music that I've recorded, the great concerts I've done, you carry them with you. And they keep coming back like pages of your life. Ich übersetze mal ein bisschen für unsere Hörer. Er hat 1980 das erste Mal gewonnen und es ist ein Gefühl, als wäre es gestern gewesen für ihn. Und dann natürlich 87 nochmal als Künstler mit Hold Me Now und dann 92 als Komponist für Linda Martin, also ein Dreifachgewinn für den Grand Prix. Und das hat eigentlich sonst keiner geschafft. I must say to you, also ich erzähle ihm jetzt, ich erzähle Johnny jetzt, also ich war 9, als er das erste Mal gewonnen hat. I was 9 years old when you win the Grand Prix. At the first time, für mich auch, it's like yesterday. Yeah, this is ich glaube, die, für mich, ich hatte ein Konzert mit zwei deutsche Musicians, eine Klavier und eine Gitarre. Und in Stuttgart einen Monat vor. The clavier, the young musician who played the piano, Nick Flader, told me that when I won my second Eurovision in 1987, the follow-up record was "I'm Not in Love," the 10cc song. I recorded this and I had a hit with it in England. I will play it later in this interview. It's nice. Do you remember? Thank you. I had a hit with this. It was, yes, I know. 20. But he was 3 years old, and that's when he started playing piano. He was 3 years old, and then when he started, and he loved this song. He used to play it all the time, this version of I'm Not in Love. And it was so young. It's like you saying, I was 9 years old when I heard Once Another Year. And starting to make me feel very, very old, Marcel. Yes. My mother was a great friend from this song, and he has tape at this time and recorded this song from the radio. And I remember at the German version of What's Another Year. I will never forget this. Ich vergesse nie. Yeah. This for me was because in 1980, when I won the Eurovision with What's Another Year. Now we play it here on our radio, What's Another Year. That's great, Marcel. Thank you very much for that. But I went to Berlin to do Hit Parade. Yeah. In 1980. And at the rehearsal, at the Probe, they said, okay, sing. You perform What's Another Year. So I stood up and I started singing, I've been waiting for a long time. And they said, no, you must sing in German. And I said, what? The only thing I could say was, haben Sie ein Aschenbecher bitte? And I had to go to my dressing room and learn the What's Another Year for 4 or 5 hours, 4 or 5 Stunden, and then memorize the song and sing it live in front of an audience, a backing track, in Berlin. And it was the scariest moment, the most frightening thing I've ever done in my life, because I had no idea what I was singing. I had learned everything just by memory. You know, it was really, really scary. Ich übersetze noch für die Hörer. Er hatte noch eine Geschichte erzählt jetzt von der ZDF-Hitparade in Berlin. Dort ist er aufgetreten mit What's Another Year und hat aus dort erfahren, dass er es auf Deutsch singen muss und musste es dann kurz vor dem Auftritt, der ja live war, vor Live-Publikum, einstudieren. Und das war eine sehr verrückte Erfahrung für ihn. Und ich erinnere mich natürlich auch, ZDF-Hitparade aus den Berliner Union-Studios mit Dieter Thomas Heck. Aber jetzt... Hecki, ja. What a lovely man. Yes, absolutely. Very good to me. Very good to me. He died last year. I know. I was aware that he wasn't well for a long time. Ja, für mich auch ein Vorbild. Wir spielen jetzt aber What's Another Year, Johnny Logan. What's another year? Johnny, du bist sehr vielseitig, a different kind of music. Dein Vater, wir sagten es schon, war Tenor. You have a start with classical music in your family? No, my father was an opera singer and I heard classical music when I was young. Yeah. But I started with Led Zeppelin and Jimi Hendrix and the Beatles and the Rolling Stones. This is the music I listened to growing up, and then I began listening to soul singers like Luther Vandross later in life, but first of all it was Marvin Gaye and all the great, the Four Tops, all of the, Sam and Dave and all of the like Otis Redding and people like Smokey Robinson. Oh yeah. Then then in my late teens I went through the phase of when I got into the folk singers like Neil Young and Crosby, Stills, Nash and Young and Cat Stevens, and I started getting in Bob Dylan, started getting into my own songwriting, and then I developed back into rock and roll again. And I got into bands like Little Feat, and Little Feat were a band, my favorite band. You were fans back in the 70s of either Little Feat, the Eagles, or the Doobie Brothers, and I was a Little Feat fan, I'm afraid. Dixie Chicken, Little Feet, I remember, no? I loved Little Feet, yeah, that's the Dixie Chicken. Oh, yes. I loved that song, you know? Wow. And, this is but I also loved Earth, Wind and Fire. So, I liked music as long as it was good, like everything, but I always loved, I love songs that made me feel, and I think maybe that's where I got the emotion. The things, like songs that actually went to my heart always seemed to be the songs that I remembered most. Vor 3 Jahren, 3 years ago, kam ein Album, da hast du bis hin zum Jazz Musik gemacht. Du hast selbst also viele Musikstile gemacht. What I did was I recorded on a CD with the title was It Is What It Is. It was very eclectic, which means it had all the different styles of music, a bit of rock and roll, a bit of country, a bit of jazz, a bit of rhythm and blues, but it was one of this. I think every jeder Künstler has immer eine Moment that they say, okay, yeah, I must record. I must clear my brain of all of this. I must get all this music out, and then I can focus on this. But during the pandemic, during the last 6 months, I've written 6 new songs, Neue Lieder, and next year I will record them. And again, some of them are a little different, but I've gone back towards some love songs and things like this as well. I think we speak next year again about these new songs. I hope so. I hope so also. Most of them you hear now, within you, We Are Invincible, but there's some of the other songs. There's one that I'm recording that I'm going to perform on the online concert called Crazy Heart that I've written, and I played it in Stuttgart with the two musicians, and it was very, very popular on Facebook with all the my fans and friends. Wir spielen jetzt Hold Me Now, den zweiten Siegertitel vom Grand Prix. It's your own song. You hast ihn selbst geschrieben. It's Why Me, and I wrote Hold Me Now. But Hold Me Now, I think I was in London in 85, and 1985, and I reached a point in my life where I was being given songs all the time by record companies, and I didn't like them. And I decided to try and write my own music, write something that pushed my voice, that came from me. And Hold Me Now was my second attempt at a song. And, I knew when I wrote it, I knew that I had written something really, really well, really good. And I kept it for 2 years, and then somebody asked me to put it into the song contest, the Eurovision Song Contest. I did. And it went on to win the Eurovision Song Contest for the second time. Ja, ich übersetze nochmal für die Hörer. Er hat in London diesen Song geschrieben, bereits 85. Er wollte sich verändern, wollte eigene Songs schreiben, und dann 2 Jahre später ist er damit beim Grand Prix aufgetreten. Und wir alle wissen, ein zweites Mal gewonnen. Und jetzt läuft er hier bei uns. Hold Me Now, Johnny Logan. your heart to how you feel. Dream, and don't be afraid, the dream's not real. Close your eyes, pretend it's just the two of us again. Make believe this moment's here to stay. Touch, touch me the way you used to do. I know tonight could be all I'll have with you. From now on, you'll be with someone else instead of me. So tonight, let's fill this memory. For the last time, hold me now. Don't cry, don't say a word, just hold me now. And I will know though we're apart, we'll always be together, forever in love. What do you say when words are not enough? Time, time will be kind once we're apart. And your tears, tears will have no place in your heart. I wish I could say how much I'll miss you when you're gone. How my love for you will go on and on. And hold me now, don't cry, don't say a word, just hold me now and try to understand that I hope at last you've found what you've been searching for. And though I won't be there anymore, I will always love you. Don't say a word, just hold me now. And I will know though we're apart, we'll always be together, forever in love. What do you say when words are not enough? What can I say now? My words are not enough.